mit ihrem Mann mit dir. Wir wiegen die Körper langsam schnell, schnell. Ich träume die Rumba mit dir. Ich träume die Rumba mit dir. Ich träume den Cha-Cha mit dir. Gleichen Figuren, 1, 2, Cha-Cha-Cha. Ich träume den Cha-Cha mit dir. Ich träume den Cha-Cha mit dir. Ich träume die Samba mit dir. Ein Step-Tap, vergiss nicht das Bouncen. Ich träume die Samba mit dir. Ich träume die Samba mit dir. Ich träume Paso Doble mit dir. Du spielst die Moleta, ich zähle bis acht. Ich träume Paso Doble mit dir. Ich träume Paso Doble mit dir. Auch den Jive, der schnellste Lateiner, Replatscha, Cha, Cha. Ich träume mit dir auf den Jive. Ich träume mit dir auf den Jive. Ich träume den Walzer mit dir. Zum nächsten Mal den Wiener, 1, 2, 3, keinen Diener. Ich träume den Walzer mit dir. Ich träume den Walzer mit dir. Ich träume ihn auch langsam mit dir. 1, 2, 3, aber heben und irgendwie schweben. Ich träume langsam Walzer mit dir. Ich träume langsam Walzer mit dir. Foxtrot mit dir, Schritt, Wechsel, Schritt, so trotteln wir mit. Ich träume den Foxtrot mit dir. Ich träume den Foxtrot mit dir. Ich träume den Tango mit dir. Schritt untern Wiegen und weichen den Knie. Ich träume den Tango mit dir. Ich träume den Tango mit dir. Ich träume Standard Slow Fox mit dir. Quick Slow, Quick, Quick Slow war gar nicht mal schlecht so. Ich träume den Slow Fox mit dir. Ich träume den Slow Fox mit dir. Zehn Jahre, 10 Tänze, wir waren fast nur. Träum mit mir, mein Engel, denn träumen macht Mut.